Idee. Natur. Der Stein soll eine Uhr sein. Prinzip der Eigenfrequenz als Anwendung. Mechanik. Zur eigenen Frequenz. Eines der für Schneider bedeutendsten Gebiete innerhalb der Mechanik ist jenes der Eigenfrequenzen im Laufe der Zeit geworden. Während seines Maschinenbaustudiums an der Fachhochschule Offenburg hat er solche Dinge in einer Vorlesung zur Mechanik wie auch im FEM-Labor kennengelernt und untersucht. Hier hat er einmal versuchsweise einen Erreger einer inneren Resonanz zeichnerisch dargestellt. Es sollte sich bei dieser Skizze um nicht mehr als eine esoterische Spekulation in Form einer schematischen Zeichnung von ihm handeln. Er hat es nicht genau zu bestimmen gewusst, was es damit auf sich hat. Das, was die Resonanzen bei Festkörpern ermöglicht, ist eine existente Naturerscheinung. Sie möchte er sich vorstellen können. Darum hat er das Bild einmal erzeugt. Schneider betrachtet es gerne und kann auch etwas davon ableiten. Freilich wird das kaum etwas anderes als eine Vision sein, was es dabei zu erfahren gibt. Er kann aber von der Zeichnung etwas an eigenem Verständnis für solche Dinge, wie sie mit einer Resonanz zu tun haben, herleiten und so sein innerliches Bild nach und nach begreifen, welches sich während des Studiums der inneren Resonanz auf einer unbewussten Ebene bei ihm ergeben hat. Das, was er dabei mit der Zeit erfahren hat, möchte er für sie sichtbar machen, indem er dazu auch etwas aufschreibt. Da ist bereits zuvor schon manches Wort von ihm dazu gesagt worden. Hier soll das Ganze nun übersichtlich zusammengefasst werden. Das Gedankengebilde oder Modell davon soll eine solche Sache sein, wie sie mit dem eigentlichen tiefen Reflex eines Menschen in Verbindung steht. Die innerlich bei ihm vorkommenden Arten der Resonanz wären gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen, weil sie als eine gleichartige Größenordnung bestehen. Ihre Erscheinung ist die einer Summe aus Einzelfänomenen. Solche sind weder von gleicher Dauer noch von gleicher Intensität und auch nicht von gleicher Häufigkeit. Da hat er das Gegebene belassen und sich damit befasst. So hat er an sich etwas davon ausgemacht. Zuweilen hat er etwas davon an sich verspürt, das aber kaum ordentlich zu vermitteln gewusst. Dennoch würde er nicht deswegen verzagen wollen. Stattdessen wartet er es ab, was bei ihm während seiner Arbeit am Baukasten an weiteren Gedanken und Ideen dazu noch aufkommen wird. Vielleicht wird da einmal etwas bei ihm freigesetzt, was eine Klärung solcher Regungen möglich macht. Solche grob zu klassifizieren ist bereits geschehen. Eigenfrequenzen, eigene Frequenzen und innere Resonanzen sollen das sein, was da so gebündelt und verwoben in Form von Vibrationen am Festkörper erscheint. Da tragen sie eine gleiche Einheit an sich. Die Frequenz als Erscheinungsweise eines vollständigen Schrittes oder auch die Dauer einer Bewegungsform soll das sein. Das soll zueinander synonym sein. Eine solche Zuordnung der zeitlichen Erscheinungen soll ihr Netzwerk zu erkennen geben und es unterscheidbar machen, was daran vorkommt. Das sei zu beobachten, worauf diese Formate einer Zeiterscheinung wahrscheinlich auch den menschlichen Regungen sinnvoll zugeordnet werden können. Im Nachgang daran gelte es das Erfahrene an die bereits anderweitig bekannten Naturerscheinungen einer Physis anzuschließen. Im Mindesten soll der vollständige Handlungsschritt bei der Durchführung einer Form davon zur Anerkennung finden. Schneider hat die Zeichnung einmal so angefertigt, wie ihm diese Sache bei seiner Meditation über das Thema untergekommen ist. Damit hat er das Phänomen schematisch dargestellt. Varianten davon soll es mannigfach geben. Solche im Nachgang dann auch noch zu zeichnen, das wäre ein folgerichtiger Schritt. Wie aber fasst er solche Schwingungen geistlich auf? Als energetische Emanation des Materiellen wirken sich solche Resonanzen permanent in unserer Umgebung aus und lassen das Gegebene als etwas Sichtbares erscheinen. Der Umstand, dass das so gegeben sein wird, würde uns wahrscheinlich nicht einfach so plausibel vorkommen. Wir übersehen das schlichtweg, dass die Gegenstände zum Leuchten gebracht werden müssen, um sichtbar zu sein. Da es aber vollkommen zu Recht eine Eigenschaft der Materie ist, dass sie im Lichtschein sichtbar ist, wird das auch zu erklären sein, was ein Licht ausmacht. Alles, was da ist, kann allein nur darum erscheinen, weil es da ist und das wahrgenommen wird. Ohne eine Veränderung davon, was es ist, würden wir es nicht erkennen. Es sollen jetzt jene Modelleigenschaften, welche bei einer Visualisierung der Zeichnung zum Tragen gekommen sind, einfach einmal zu benennen sein. Dazu hat der Autor eine kurze Liste erstellt. Sie bräuchte nicht unbedingt als vollständig oder gar schlüssig in ihrer Form bezeichnet zu werden. Es hat sich dabei um einen Versuch gehandelt, das zu geben. Die Begriffe zur Erkenntnis einer inneren Resonanz, wie Schneider sie sich vorgestellt hat, lauten, unter anderem, folgendermaßen: Federung, Federweg, idealdünne, jedoch steife Konstruktion, Masse, Lagerung, Lagerort, Abstand, Dimension, Spiralfeder, Magnetismus, Zurückhaltung, Freigabe, Übertragung, Polarisierung, Schwingung, Resonanz, Wärme, Eigenfrequenz, Bewegung, Abschirmung, Verzögerung, Latenz. Aufgezeigt werden soll Ihnen damit ein sich aufgrund lokaler Gegebenheiten in Resonanz versetzender Schwinger. Das soll eine Art von Antrieb sein, welcher pulsierend am Material vorkommt. Er soll seine inneren Kräfte dazu verwenden, um die Umgebung energetisch zu belasten oder zu entlasten. Als Energiequelle kommen dabei die gegebenen Anregungen von außen, aber auch ein innerer Widerstand des Materials gegen solche energetischen Verlagerungen in Frage. Beide Optionen sollen als vorhanden angenommen werden und können den Schwinger bewegen. Er selbst würde in sich auch nicht unbelastet sein. Am Rahmen der materiellen Substanz greifen die Kräfte der Umgebung an und wirken sich auf den Schwinger anregend aus. Er wird somit zur Bewegung gezwungen, befreit sich davon aber baldmöglichst wieder durch Ausgleichsbewegungen. Somit dient die innere Resonanz zur Reaktion auf eine tatsächliche Umgebung in Vibration. Das System der inneren Ordnung eines Materials beinhaltet immer auch eine Gelegenheit zur Unruhe davon. Idee: Kaltes Feuer. Wenn es ein Feuer gibt, das von den Materialien ausgeht, dann wird das die Eigenfrequenz sein. Sie ist als Energieabgabe in kleinstem Ausmaß zu verstehen. Das soll ein Tanzen und Spielen sein, was von allen Dingen ausgeht. Es führt zu einer Anreicherung der Welt mit Potenzialen. Eine wirkliche Vielfalt wird so emaniert. Der Mensch wird das bei sich auffassen, was in der Natur vor sich geht, da er ein Teil von ihr ist. Gerät alles in Unordnung, dann erscheint es als das kakophonische Erleben einer Nervosität. Dann wird alles diffus sein. Genauso gut kann der Mensch aber davon ablassen und sich es zugestehen, dass er nervös ist. Ermächtigt sich ein Mensch in einer solchen Art, dann kann und wird er zu einem Gestalter des Gegebenen. Er wird davon eingenommen sein, was ihn umgibt. Dokumentation: Das Naturphänomen und dessen Erscheinung. Dank einer Abgabe der überschüssigen Energien können sich die Substanzen dieses Kosmos stabilisieren. Da behalten sie ihre Form weitgehend bei. Dennoch kommen sie vor und partizipieren an den Wandlungen der Welt. Was sich in ihrer Nähe befindet, das beaufschlagen sie mit einem Funken. Da vergeht alles unentwegt, was sich so heftig emaniert hat. Die Funktion dahinter soll wie eine Abklingkurve ausgeprägt sein. So lassen sich Energien übertragen, dass sie von einem Ort zum anderen wandern. Dabei breiten sie sich aus. Damit verlieren sie sich in der Umgebung. Alles kommt schlussendlich einmal zum Stehen. Dokumentation. Erfahrungswerte. Mittels einer Erkenntnis lässt sich vieles bei einem Menschen zum Guten bewegen. Die Gesundheit rührt bei unserer Lebensform vom Geist her. Es wird von uns erwartet, dass wir einen solchen zu eigen haben und ihn einzusetzen wissen. Grundsätzlich möchten wir die Erreichbarkeit, aber auch die Nähe einer Sache zu uns selbst dabei berücksichtigen, wenn wir gestaltend in ein Geschehen eingreifen möchten. Aus diesem Grund setzen wir mit unserer Erkenntnis auch gerne bei der tatsächlich vorkommenden Begebenheit an. Wir spielen es durch, was uns eingekommen ist. Eine Annahme dürfen wir unterdessen sicherlich treffen. Sie verbirgt sich in der Formulierung, das bin ich, oder, so bin ich. Hierbei handelt es sich mit Sicherheit bereits um eine Erkenntnis. Es soll eine sehr hohe Form davon sein, weil sie gewisse Bedingungen dafür erfüllt hat. Die Erkenntnis hat mit uns selbst zu tun. Sie betrifft uns. Eine Erkenntnisart muss grundsätzlich für uns verwertbar sein, um dauerhaft Gültigkeit zu haben. Da können wir im Umgang mit der Erkenntnis unser Wesen schulen. Es wird im Dasein von uns immer wieder zu solchen Situationen kommen, zu denen wir ihr entsprechen können. Impuls. Erforderlichkeiten. Aus welchem Grund soll ein Mensch keinen eigentlichen Maßstab bei sich tragen? Schließlich bedarf man doch eines solchen zuweilen im Leben. 1, 1, 1 gleich 100%, so fügt Schneider seine Dinge zu eigentlichen Werken zusammen und gewahrt es dabei mit Vorliebe, was davon einen Wert besitzt und was eines solchen entbehrt hat. Allein nur dort, wo er das zugeben darf, dass er etwas dazu leisten muss, um das Vorkommende richtig zu begreifen, wird Schneider auch hinlänglich mit seinen Dingen bestehen. Wie sonst soll er verstanden werden? Wer keinen eigentlichen Maßstab kennt und darum auch keinen für seine Dinge gebraucht, dem entgeht da etwas. Was soll dessen Meinung Schneider interessieren? Schließlich passt sie so doch gewisslich kaum zu seiner Vorstellung der gegebenen Dinge. Sprachgestaltung. Gedanken und ihre Zuordnung. Die Einstellung eines Menschen setzt sich aus gewissen Aspekten zusammen, welche Schneider zu dessen Spektrum zusammenfassen möchte, um es nicht im Detail aufdröseln zu müssen, was ihn ausmacht. Das Spektrum wäre eines, welches in eigenen Frequenzen, also spontanerweise wahrhaftig gegeben ist und auch so vorkommen kann. Alles, was ein Mensch hat, tut und ist, kann in eine solche Betrachtung mit einfließen. Die Dinge erschauen wir, weil sie gegeben sind. Das sollen wir auch beschreiben, was sie ausmacht. Daran können wir manches festmachen. Was davon wahr ist und was das nicht sein würde, das wird getreulich zu bekunden sein. Gut wäre es da, seinem Vermögen im Dasein gänzlich zu entsprechen, wo das geht. Dafür machen wir uns auf die Suche nach den richtigen Gelegenheiten und Themen unseren Krafteinsatz. Manche Taktung werden wir daran auffinden können. Was gegeben ist, das erscheint auch. Es gilt etwas, das eigentliche Wissen über das Dasein zu erhalten. Dazu hat man es benannt, damit es bewahrt werden kann. Da kann es endlich geklärt und dann auch abschließend bewertet werden, was es bedeutet hat. Es wäre dieses Gut so zu vermitteln, wie es von sich aus zu erkennen sein wird. Das wird etwas Konsistentes sein, was da vorgekommen ist, oder es ist zu verwerfen gewesen. So bereinigt Schneider seine Schriften, indem er ihren wahren Wert aufzeigt. Darauf kommt es ihm als Autor an, dass sie in klarer Weise erscheinen und auch so von ihnen vernommen werden können. Folgendes Fazit möchte ich noch dazu hinten anstellen. Wird sich der Mensch mit seinen Dingen erst einmal bewährt haben, dann soll er es auch gut haben. Dokumentation. Einsatz und Erfüllung. Der Nutzwert einer Einrichtung soll durch deren Bedarf zu definieren sein. Der zu ihrer Erhaltung erforderliche Aufwand rechtfertigt ihr Vorkommen. Auch der Baukasten von Matthias Schneider ist eine Einrichtung. Mit dessen Zuhilfenahme stellt er es sicher, dass er sein Dasein ordnen und gewichten kann. Impuls. Glück auf. Im Gegensatz zu einer Berichterstattung im Fernsehen gibt ein Feuer Aufschluss über das Wirkliche. Obwohl es nichts anderes als Wärme und Licht enthalten hat, hat der Mensch dank ihm eine ganze Zivilisation errichten können. Was er aber nun mittels der täglichen Programme erhält, das ist eine Folgeerscheinung des Nichtigen. Es soll mit einem Zahnweh zu vergleichen sein, um das richtig ein- oder zuordnen zu können. So machen wir eine Wertigkeit davon fest, was uns das Fernsehen bedeutet hat. Sprachgestaltung. Etwas ansprechen und klären. Jede Sache hat ihren Rahmen, aufgrund dessen sie existieren kann. Jede Existenz hat ihr Vorkommen. Dadurch ist der Einzelne bereits weitgehend bedingt. Es soll alles gut bei uns zusammenpassen. Wer sich mit Worten ausdrücken möchte, der hat jene faktischen Begebenheiten seines Daseins anzuerkennen. Dabei wird ihm etwas davon klar sein. Das kann er benennen und so seine geistlichen Räume des Bedenkens erkunden. Aus dem folgenden Grund hat Schneider sich auf die Begebenheiten seines Lebens fokussiert, weil an diesen die wahren Beweggründe der Welt, also die Gegebenheiten festzumachen und herauszulesen sind. Er nimmt sie in der Regel so wahr, wie sie zu ihm in Bezug gestanden haben und von ihm vernommen werden können. Reflexion. Eine Erscheinungsweise der Welt. Normal wäre es für uns Menschen, dass wir ein eigenes Dasein getreu unseres Wunsches an das Leben führen. Ein solches wird zu einem gewissen Progress überzuführen sein. Das soll eine eigene Aufgabe für einen jeden von uns sein, was wir da machen. Dokumentation. Binäre Begebenheiten. Gedanken zum reinen Addieren der heutigen Computer. Das Gegebene erscheint als Ganzes für das Gesamte an jedem Punkt einer Matrix mit Bezug dazu. Da ist alles nach seiner Nähe zu dessen Position gewichtet erschienen. Mitunter haben die physikalischen Erscheinungen unterschiedliche Potenzen zu eigen, nach denen man ihre Stellung zur Position abermals unterscheiden muss. Es wird so sein, dass in der Welt alles linear erscheint, obwohl die Ordnungsgrößen dennoch solche mehr Umgehen ihrer Wertigkeit oder eben Häufungen ihres Auftretens erfahren haben. Darum wäre ein Abstand immerzu von Relevanz zu einer Gewichtung der Auswirkung von Phänomenen. Wer aus dem Verhalten eines örtlichen Phänomens Rückschlüsse ziehen möchte, der muss das berücksichtigen. Sobald man aber als Mensch auf einer idealisierten Ebene in den Gedanken angekommen ist und dort das Gegebene betrachten möchte, erscheint alles voneinander losgelöst und ist erfassbar. Das soll die Ebene sein, auf welcher wir eigene Modelle entwickeln und anwenden können. Ein erstes davon wäre das binäre Modell. Für es hat man Zeichen gewählt, um eine Darstellbarkeit in der Art einer Abstraktion für sie zu erhalten. L, O mit den Werten 1, 0 werden für sie angenommen. Eine etwas andere Kodierung soll sich ergeben können, wenn man für die binären Variablen L, O die Werte 1, 3 angenommen hat. Dann erhält man andere Werte. Jenes dafür vorgesehene Additionsverfahren muss andere Merkmale besitzen. Demnach müsste auch der Körper einer Recheneinheit anders ausfallen. Interessant ist es dabei, dass mittels dieses Verfahrens drei Werte bestehen, obwohl allein nur zwei Potentialunterschiede zu ihrer Darstellung benötigt werden. 1, 3 bis 1, 3. Ein solcher Rechenprozess hat räumliche Eigenschaften. Er beinhaltet neben Zuständen, Potentialen, auch deren Abwesenheit. Leere, Lücke, dennoch ist davon auszugehen, dass er einfach darstellbare Operationen ermöglicht. Freilich wird er im Gegensatz zur gewöhnlichen Darstellungsweise eine eigenständige Grammatik haben, ohne die das Verhalten des dritten Wertes nicht steuerbar sein würde. Dieser Induct-IV-Wert ist echt virtuell, also eine Idee. Er ist per SE nicht vorgekommen und kann dennoch induktiv erscheinen, also angenommen und ausgelesen werden. Dokumentation. Arbeitsthese einer Sprachgestaltung. Reihungen von Worten ergeben per SE noch keine schlüssigen Gedanken. Eine Reihung stellt jedoch bereits eine Struktur dar. Um mit Worten eine Aussage treffen zu können, bedarf es der Wertigkeiten und ihrer inneren Entsprechungen am Menschen. Wir nehmen es an, dass bei jedem Menschen drei Bereiche vorkommen, für welche solche Wertigkeiten bestehen. Zum Einsatz kann jede Größe kommen, welche unabhängig von einer anderen Größe erscheint und auch so angenommen werden kann. Die drei Bereiche erkennen wir als das Sein, das Tun und das Haben eines Menschen. Für das Sein soll eine Ordnung vorkommen, die auf den Bewertungen gut, wahr und richtig beruht. Sie spannen ein Netzwerk an Bezügen auf. Aufgrund einer Zuordnung zu diesem können Worte eingelesen und angeordnet werden. Werte sind positionierbar und verhalten sich untereinander bewertbar, also auch so, dass man sie gewichten kann. Für das Haben soll eine Ordnung gelten, dank welcher die Objekte und ihre Ideen in einfacher Weise vorkommen. Für das Tun soll eine Ordnung gelten, welche es besagt, dass das Handeln eines Menschen exklusiv ist. Wer eine Tätigkeit durchführt, der hat alle anderen Arten des Tätigseins von sich aus unterbunden. Dokumentation. Ein notwendiges erstes Glied. Ausgehend von ungewissen Dingen ohne Sinn bedarf es zur Ordnung davon eines ersten Gliedes der Begebenheit. Das soll später einmal der Keim sein, an welchem die Denkräume eines Menschen erwachsen können. Zur Bildung solcher Glieder nehmen wir es an, dass Paarungen bestehen, welche per SE bereits solche sind. Der Sachverhalt, dass die Anzahl von Paarungen, welche ein für sich stehendes Objekt eingeht, nicht zu limitieren gewesen ist, soll es ausdrücken, dass zu jeder Sache ein ideelles Netzwerk besteht, welches durch Bezüge aufkommt. Derweil kann man die Art der Paarungen sehr einfach unterscheiden. Paarungen von Gegenständen und deren Anteilen. Paarungen zwischen einem Gegenstand und einer Idee. Paarungen von Ideen. Mehr Ungen solcher Paarungen treten häufig auf. Man kann und soll sie erkennen. Dokumentation. Produkte. Ein Zusammentreffen mit einem Freund verhilft uns zu einem Austausch mit diesem. Derweil steht jeder Mensch für etwas. Das, für was einer steht, hat auch seine Wertigkeit zu eigen. Ein Austausch kommt dadurch zustande, dass man eigene Gedanken mit Worten wiedergibt. Dabei entstehen Zuordnungen. Man kann sich ergänzen. Dafür haben die Menschen ihre Ebene zu eigen, auf welcher sie zueinander gefunden haben. Derweil hat jeder Mensch auch seine Position zu eigen, von welcher er ausgehen muss, um getreu seiner Sicht sich äußern zu können. Eine Voraussetzung für das Gespräch soll es sein, dass man sich erhört und einander widmet. Die Eigenschaft der Widmung soll unsere Beziehung zu dem anderen Menschen ausmachen. Ihr ist darum die eigentliche Bedeutung zuzugestehen, dass es von ihr abhängt, ob man Freund oder Feind ist. Folglich muss die Beziehung als Produkt des Zusammentreffens zweier Menschen eine von beiden unabhängige, aber gebildete Größe sein. Matthias Schneider erkennt eine Beziehung als das Produkt der Widmung zweier Menschen an, welche sie sich angedeihen lassen. Gute Freunde erkennt man daran, dass sie sich auf uns einlassen, ohne in ihrem Hintergrund durch andere Vorkommnisse abgelenkt zu sein. Eine Gleichwertigkeit oder eine Gegenseitigkeit hat dafür noch nicht ausgereicht. Man kann sich auch egal sein, was einer Beziehung auf Dauer einen Abbruch bereitet. Dokumentation. Eine phänomenale Erscheinungsweise. Modulation ist die Formung einer Erscheinung. Da eine jede Sache von sich aus erscheint oder nicht erschienen ist, soll eine Modulation von uns minimiert werden, um der Begebenheit besser gerecht zu sein, die dabei uns aufgekommen ist. Für den Geist eines Menschen soll es gelten dürfen, dass er sich bedacht hat. Aus diesem Grund ist er bereits so anzunehmen, dass er motiviert ist, also dass er seine Motive zu eigen hat. Geht man von einem solchen Sachverhalt aus, denkt es sich rechtzeitig, was wir zu bedenken haben, oder es wird hinzunehmen sein, dass sich nichts gedacht hat. Die Gedanken eines Menschen kommen bei diesem auf oder sie haben ihm nicht zugehört. Haben die Gedanken eines Menschen keine Zugehörigkeit zu ihm, dann möchte ich von Zwangsgedanken sprechen dürfen. Solche kommen uns ungünstig vor. Eine Modulation der bestehenden Gedanken liegt in der Macht eines Menschen. Derweil sollen wir uns analog zur phänomenalen Erscheinungsweise unserer Natur verhalten. Matthias Schneider geht davon aus, dass Gedanken durch Gedanken zu ergänzen sind. Das Wesen der Naturerscheinungen ist das einer Addition. Diese Welt pulsiert, alles an ihr ist durch sein Vorkommen entstanden. Dokumentation. Hintergrund. Der Auftrag als Künstler besteht für Schneider darin, nicht programmierte Inhalte so aufzubereiten, dass sie, ohne eine zusätzliche Suggestion zu verursachen, beim Betrachter nachwirken. Da soll ihm etwas klar werden, wenn er sich das Werk veranschaulicht. Das Wort soll diesen Sachverhalt unterstreichen. Das Werk soll für sich stehen und es somit von sich aus bewirken, dass man versteht, was es ausmacht. So verfährt er bei der Arbeit. Das aber setzt einen ruhigen Umgang mit sich bei ihm voraus. Einen solchen bereitet er im Vorfeld der Entstehung seiner Schriften und Werke durch manche Meditativ-Sammlung vor. Da findet er zu sich und möchte auch so bestehen, wie er ist. Er wendet kein besonderes technisches Verfahren zur Gestaltung seiner Werke an. Jene Bildgebung und Spracherfindung wird darum eher keine konstruktive Formung sein, sondern sie wären eher als das entsprechend einem abbildenden und aufzeigenden Verfahren zustande gekommen. Das bezeichnet er gerne so, wie es auch wirklich bei ihm vorgekommen ist. Genauso hat er es gehandhabt, wie es da geschehen ist. All seine Werke haben sich auf das innerliche Geschehen bei Schneider bezogen, auch wenn sie es nicht unbedingt eins wiedergegeben haben. Einsicht. Die letzte Ursache in einem fixierten Punkt allein zu suchen, das wird wohl von einer gewissen Unkenntnis zeugen. Das Gesamte lässt sich so nicht darstellen. Ansicht. Pseudorationale Vorkommnisse. Ein Bedenken des Gegebenen hat auf neutrale Weise zu erfolgen. Da kann man etwas auffassen, was sich ergeben hat. Eine Verschiebung der Dinge ins Nichtige hinein hat jedoch noch nichts verbessert. Da wäre alles gleichermaßen hinfällig, wenn man es in ein solches Licht stellt. Man könnte so nichts davon festmachen, was für uns eine eigentliche Bedeutung hat. Bei uns Menschen fällt dann der Glaube ab, wenn zu viele solcher Verfälschungen vorgekommen sind. Als innerliche Kraft regiert dann manch ein Zweifel über uns und wir haben nichts verstanden.